Er fing an zu fantasieren wie ein Fieberkranker. Es war plötzlich etwas geschehen mit ihm, als wäre ihm etwas zu Kopf gestiegen. Dunja sprang auf und stürzte zur Tür. »Machen Sie auf! Machen Sie auf!« schrie sie, um jemanden herbeizurufen, und sie rüttelte an der Tür. »Aufmachen! Ist denn niemand da?« Svidrigailow stand auf und kam zur Besinnung. Ein böses und spöttisches Lächeln erschien langsam auf seinen noch bebenden Lippen. »Es ist niemand zu Hause«, sagte er leise und mit Nachdruck. »Die Wirtin ist fortgegangen, und es ist vergebliche Mühe, so zu schreien. Sie regen sich nur unnütz auf.« »Wo ist der Schlüssel? Mach sofort die Tür auf! Sofort, du gemeiner Mensch!« »Ich habe den Schlüssel verloren. Ich kann ihn nicht finden.« »Aha, also mit Gewalt«, rief Dunja aus, wurde totenblass, drückte sich in die nächste Ecke und schob schnell ein Tischchen vor, das dort in der Nähe stand. Sie schrie nicht, aber sie ließ ihren Peiniger nicht aus den Augen und verfolgte scharf jede seiner Bewegungen. Svidrigailow rührte sich nicht vom Fleck und stand ihr gegenüber am anderen Ende des Zimmers. Er hatte sich wieder in der Gewalt, wenigstens äußerlich. Aber sein Gesicht war immer noch bleich. Das spöttische Lächeln wich nicht von seinen Lippen. »Sie sagten soeben, also mit Gewalt. Avdotja Romanowna, wenn Sie nun schon auf Gewalt gefasst sind, dann können Sie sich vor selbst sagen, dass ich schon die nötigen Vorkehrungen getroffen haben werde. Sofja Semjonowna ist nicht zu Hause. Bis zu Kapanaumovs ist es sehr weit, 5 Zimmer liegen dazwischen. Schließlich bin ich mindestens doppelt so stark wie Sie und außerdem brauche ich nichts zu befürchten, denn Sie können mich ja nachher nicht verklagen. Sie werden doch Ihren Bruder nicht ausliefern wollen und es würde Ihnen ja auch niemand glauben. Warum, würde man fragen, ist denn das junge Mädchen allein zu einem alleinstehenden Herrn in dessen Wohnung gegangen? So würde denn, selbst wenn Sie den Bruder opferten, damit noch nichts bewiesen sein. Eine Vergewaltigung ist nämlich sehr schwer zu beweisen, Avdotja Romanowna.« »Du Schurke«, flüsterte Dunja empört. »Wie Sie meinen. Nur beachten Sie bitte, dass ich das soeben Vorgebrachte lediglich als Annahme erörtert habe. Meiner persönlichen Überzeugung nach haben Sie vollkommen recht. Eine Vergewaltigung ist eine Gemeinheit. Ich wollte nur sagen, dass Ihr Gewissen dabei so gut wie unbelastet bliebe, selbst wenn Sie Ihren Bruder freiwillig retten wollten, wie ich es Ihnen ja vorschlage. Sie hätten sich dann eben den Umständen gefügt oder nun gut, meinetwegen der Gewalt, wenn es nun einmal ohne dieses Wort nicht geht. Denken Sie darüber nach. Das Schicksal Ihres Bruders und Ihrer Mutter ist in Ihrer Hand. Ich aber werde Ihr Sklave sein. Das ganze Leben lang. Ich werde hier auf Ihre Entscheidung warten.« Svidrigailow setzte sich auf das Sofa, etwa 8 Schritte von Dunja entfernt. Für sie gab es nicht den geringsten Zweifel an seiner unerschütterlichen Entschlossenheit. Außerdem kannte sie ihn.